Kundgabe 4411. Empfangen durch Bertha Dodder am 20.08.1948. Kampf mit dem Schwert des Mundes. Beistand Gottes. Mein Geist wird über euch sein, so ihr Zeugen werdet für mich und mein Reich. Darum fürchtet keine geistige Debatte, die von irdisch gesinnten Menschen mit euch geführt wird, sondern glaubet fest, dass nicht ihr es seid, die ihr redet, sondern dass ich selbst durch euch spreche, weil es nötig ist, dass die Menschen belehrt werden in einer Weise, dass sie stutzig werden sollen. Der Kampf mit dem Schwert des Mundes wird siegreich geführt von den Meinen, weil ich selbst mit ihnen bin und mir niemand widerstehen kann. Doch immer noch steht es den Menschen frei, mich und mein Wirken anzuerkennen. Und so ist es auch mein Plan von Ewigkeit, dass mein Evangelium wohl aller Orten Eingang finde zu den Menschen, es aber doch freier Wille des Einzelnen ist, ob sie meine Nachfolger werden wollen durch das Evangelium. Die Wahrheit kommt von oben, und sie ist auch zu erkennen als Sendung von oben. Und so wird wahrlich den Menschen das reine Evangelium geboten, das sie unbedenklich annehmen könnten, und es auch werden, so sie die rechte Einstellung zu mir haben und mich im Gebet stets um meinen Rat und Beistand angehen. Dann ist die Wahrheit annehmbar. Sie werden geistige Debatten suchen und sich immer wieder Aufklärung holen, wo es in ihnen noch dunkel ist. Jene aber, die noch geblendet sind vom Weltglanz, die noch irdische Güter begehren und Ämter anstreben, sind nicht meine rechten Jünger. Und ihnen wird die reine Wahrheit nicht sonderlich schmecken. Sie verharren weit lieber in irrigen Anschauungen und Lehren, die ihrem Weltsinn mehr behagen, und lassen die reine Wahrheit unbeachtet, weshalb sie die Wohltat des Lichtes auch nicht spüren werden und jeder außergewöhnliche Hinweis auf mich ohne Eindruck bleibt. Ich reiche allen das Brot des Himmels dar. Wer es annimmt als Speise seiner Seele, der wird gesunden und Kraft schöpfen. Er wird reifen an seiner Seele, zunehmen an Erkenntnis und sich von der Welt gänzlich abwenden. Denn sein Fuß hat schon das Reich betreten, das seine wahre Heimat ist, das ihm weit begehrenswerter ist als diese Welt. Mein Wirken ist für ihn zu offensichtlich. Er schenkt allen meinen Offenbarungen Glauben und nimmt ständig zu an Weisheit und Kraft. Amen.